Ich gebe dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen über Gott. Gott sieht gerne zu. Er ist ein Voyeur. Denk mal darüber nach. Er gibt den Menschen Instinkte. Er gibt euch diese außergewöhnlich fantastische Gabe. Und was tut er dann? Ich schwöre dir. Nur zu seinem eigenen Glück. Als sein eigenes privates, kosmisches Spieltheater. Verändert er die Regeln, dreht sie einfach um. Der größte Beschiss aller Zeiten. Und während ihr verzweifelt von einem Fuß auf den anderen springt, was tut er da? Er lacht sich seinen kranken, verfluchten Arsch ab. Er ist ein Spießer. Er ist ein Sadist. Er lässt euch allein hier unten so etwas verehren. Niemals! Lieber in der Hölle regieren als im Himmel zu tun, ist es das? Wieso nicht? Nenn mich denn.